Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus der Apostelgeschichte, Kapitel 26, Vers 17 bis 18. Und ich werde dich sowohl von deinem eigenen Volk als auch vor den anderen Völkern beschützen, zu denen ich dich senden werde. Ihnen sollen die Augen geöffnet werden, damit sie sich vom Dunkel zum Licht und aus der Macht des Satans zu Gott bekehren. Dann werden sie Vergebung für ihre Sünden und einen Platz im Volk Gottes empfangen, alle, die durch den Glauben an mich ausgesondert sind. Gott segne dieses Wort. Ausgesondert. In diesem Bibelabschnitt hier aus der Apostelgeschichte, im Kapitel 26, lernen wir mehr, was es bedeutet, ausgesondert zu sein und wie Gott Menschen aussondert. Und wir, die Worte, die wir eben gerade gehört haben, sind eben die unser Herr Jesus Christus dem Apostel Paulus ins Herz gesprochen hat und zu ihm gesprochen hat, auf seinem Weg, bevor er Paulus bekam, also von Saulus, als er Saulus war, zu Paulus. Und Saulus war eben einer, der eben Christen verfolgt hat. Er dachte, er war Gott dienlich und er hatte das aber und hat auch vielen Menschen Leid und Tod gebracht, also Christen Leid und Tod gebracht und Christen verfolgt. Und auf dem Weg nach Damaskus war dann eben die Veränderung von Saulus zu Paulus. Und Paulus beschreibt eben dieses hier in der Apostelgeschichte und in verschiedensten Weisen, immer mit verschiedenen Details. Und eben, es geht ihm darum, dass er ein Zeugnis gibt hier vor König Agrippa und dem Regierungsvorsitzenden, dem Festus, dem römischen Regierungsvorsitzenden zu der Zeit, Festus, an. Und die gute Nachricht, König Agrippa und Festus ins Herz spricht. Und er sagt ihnen eben, dass eben die Menschen, alle, die zu Jesus Christus kommen, ob sie nun jüdischer Herkunft oder nicht jüdischer Herkunft sind, eben zu Jesus Christus kommen können, im Glauben an Jesus Christus, wie Paulus das eben ihnen ins Herz spricht. Und wir tun gut daran, uns nochmal zu erinnern, dass in der Apostelgeschichte eben die frühe Kirche, also die frühe Glaubensgemeinde, begann nach Christus Himmelfahrt und nachdem er uns den Heiligen Geist geschickt hat. Und ich ermutige euch unbedingt, lest mal die ganze Apostelgeschichte durch, von Anfang bis Ende, und schaut mal, wie es losgeht mit Petrus, wie er die frühe Kirche, also die Glaubensgemeinde, unterstützt und eben auch sowohl jüdischen als auch nicht-jüdischen Menschen die gute Nachricht in Christus mitteilt und dann natürlich mit Paulus auf die Reisen gehen, die Missionärsreisen, die drei Reisen von Paulus. Lest mal durch und schaut mal, wie Paulus eben all das, was wir eben hier angesprochen haben, den Menschen ins Herz spricht und eben die gute Nachricht mitteilt und wie Menschen eben auch zu ihm kommen. Leider eben einige oder ja, mehrere Menschen, viele auch, Christus ablehnen, ja, nicht wie es hier steht, also nicht ins Licht kommen. Und aber eben, dass doch eben hier und da immer wieder Menschen an Jesus Christus glauben und als reuige Sünder zu ihm kommen und somit ausgesondert sind. Und darauf kommt es an. Es gibt so vieles, was man noch lernen kann in der Apostelgeschichte, vor allem wie der Heilige Geist wirkt in und durch die Menschen. Und lest das mal ganz genau durch. Also nicht nur einmal durchlesen, sondern am besten tagtäglich, vielleicht mal ein Kapitel hier und ein bisschen Kapitel da. Aber das macht uns Mut, zu verstehen, wie der Heilige Geist durch die Menschen wirkt in unseren Herzen und dass Jesus Christus eine persönliche Beziehung eingeht, nicht nur mit Petrus und Paulus, sondern auch mit uns und uns ermahnt und ermutigt und erinnert, dass wir auch ausgesondert sind. Und eben wichtig zu verstehen, dass schwierige Situationen und Zeiten eben auch Teil unseres Glaubenswegs sind und auch der Leidensweg Christus eben auch Teil unseres Lebens sein kann. Das muss nicht so sein, das kann aber so sein. Und eben auch, dass sich eben ja auch Menschen von uns abwenden, wer auch immer das sein mag. Aber das geht nicht gegen uns, sondern es geht immer gegen Jesus Christus. Also das macht uns Mut, das zu verstehen, dass wir eben ausgesondert sind. Durch das, was unser Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat, als Gott im Fleische. Oh lieber Jesus, wir danken dir hier, dass du uns erinnerst, dass wir ausgesondert sind, die wir dir folgen als reue Sünder. Und dass du uns hilfst, zu verstehen, dass wir schon im Licht sind, in deinem ewigen Licht. Und dass wir verstehen, dass die Macht des Satans noch aktiv ist, aber am jüngsten Tag, wie du uns auch versprochen hast und dargestellt hast, auch in der Offenbarung, zu guter Letzt nicht mehr da sein wird, nicht mehr Teil deines ewigen Reichs sein wird. Und in der Zwischenzeit tun wir gut daran, uns zu erinnern, immer wieder zu dir zu kommen, unserem Herrn Jesus, und in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Tagtäglich in deinem Wort, in der Bibel, und dass du uns hilfst, durch den Heiligen Geist immer wieder ins Herz sprichst und Mut machst, was denn nun dein persönlicher Zeitrahmen und Plan für uns alle ist. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem Namen. In Jesus Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.